Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Berlin. Werkstatt. Herzlich willkommen zum Freispiel. In der ersten Stunde der Woche begrüßt Sie Annette Schäfer. Das Freispiel heute ist William S. Burroughs gewidmet. Literarischer Mitbegründer der Beat Generation und neben Jacques Kerouac und Allen Ginsberg Underground-Künstler bzw. Autor von Naked Lunch und Soft Machine. Seinen Ruf als gefährlicher Verrückter verdankt er unter anderem der Tatsache, bei einem Wilhelm Tell-Spiel seine eigene Frau erschossen zu haben, seinen wilden Tagen mit Paul Bowles in Tanga und seiner Heroinabhängigkeit. Vor allem aber besaß der 1997 verstorbene Burroughs einen abgründigen Humor. Seine Worte zur Erbauung der Jugend beweisen dies unter anderem. Kongenial inszeniert durch die Disposable Heroes of Hypocrisy, Words of Advice for Young People. People often ask me if I have any words of advice for young people. Words of advice for young people. Well, here are a few simple admonitions for young and old. Never interfere in a boy and girl fight. Beware of whores who say they don't want money. The hell they don't. What they mean is they want more money, much more. If you're doing business with a religious son of a bitch, get it in writing. His word isn't worth shit, not with a good lord telling him how to fuck you on the deal. Words of advice for young people. Words of advice for young people. Avoid fuck-ups. You all know the type. Anything they have anything to do with, no matter how good it sounds, turns into a disaster. Do not offer sympathy to the mentally ill. Tell them firmly, I am not paid to listen to this drivel. You are a terminal fool. Words of advice for young people. Words of advice for young people. Now, some of you may encounter the devil's bargain if you get that far. Any old soul is worth saving at least to a priest, but not every soul is worth buying. So you can take the offer as a compliment. They charge the easy ones first, you know, like money, all the money there is, yeah, but who wants to be the richest guy in some cemetery? Money won't buy it. Not much left to spend it on, eh, Gramps? Getting too old to cut the mustard. How's a young body grab? Like three-card money, like pee under the shell. Now you see it, now you don't. Haven't you forgotten something, Gramps? In order to feel something, you have to be there. You have to be 18. You're not 18, you are 78. Old fool sold his soul for a strap. Well, I always try the easy ones first. How about an honorable bargain? You always wanted to be a doctor. Well, now's your chance. Why, you could become a great healer and benefit humanity. What's wrong with that? Just about everything. There are no honorable bargains involving exchange of qualitative merchandise like souls for quantitative merchandise like time. Piss off, Satan, and don't take me for dumber than I look. As an old junk pusher told me, watch whose money you pick up. Words of advice for young people. Words of advice for young people. Words of advice for ask me if I have any words of advice for young people. Disposable Heroes of Hypocrisy featuring William Burroughs. 1975 zog sich Burroughs auf ein Anwesen in Vermont zurück, um Träume und Ideen zu notieren. Das hier entstandene Traumtagebuch ist in dem für ihn typischen Cut-Up geschrieben, eine Methode, die er in den 50er Jahren entwickelte. Mit dieser Montagetechnik werden eigene und fremde Texte zerstückelt und neu zusammengesetzt. Dieses Tagebuch eines Rückzugs, The Retreat Diary, hat Kai Green für sein Hörspiel heute neu übersetzt und als Steinbruch benutzt, den wilden Assoziationen des Autors folgend und sie musikalisch übersetzend. Hören Sie jetzt The Retreat Diaries von Kai Green. Dreaming. Is a biological necessity. Dreaming. Is a biological necessity. Dreaming is a biological necessity. Dreaming is a biological necessity. Dreaming is a Das Tagebuch eines Rückzugs, The Retreat Diaries, ist kein chronologisches Tagebuch. Mit chronologisch meine ich Montag mit allen Träumen und Begebenheiten, dann Dienstag und so fort. Donnerstag und Freitag können hier mit Montag montiert sein. Oder die Ausarbeitung eines Traums wird mit dem Traum selbst in einem Rasternetz aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft montiert. Die Struktur ist folgende. Ein Mann sieht einen Film, montiert aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aus Traum und Fantasie. Ein Film, den der Hörer nicht direkt sehen, aber durch die Worte sich erschließen kann. Das ist die Struktur dieses Tagebuchs. Saturday, August 9th, 1975. Saturday, August 9th, 1975. Terrible quarrel with Joan, who wouldn't let me alone to go to toilet. I scream. I hate you. She's rubbing something on me like green fairy stone. Words. Words. Words. A young boy doused with gasoline and burned to death. Death. I was in England. An 80-year-old woman asked me for methadone in front of two addicts. I slapped her face. Words. Words. Words. Words. Words. Words. Words. Words. Words. Words. Words. You could have the police here tomorrow. Wörter. Wörter. Wörter. Wörter. Wörter. Vielleicht sind Frauen Wörter. Und wie Brian Geisen sagt, die ersten Wörter waren Hallo. Nachdem Gott Adam anästhesiert und aus seiner Rippe Eva geschaffen hatte und Adam wieder zu sich kommt, sagt Eva. Hallo, Adam. Erinnern Sie sich, wie Pat Garrett die Hütte umstellt, in der sie Billy the Kid, Charlie Browder und einige andere verschanzen? Charlie ist eben zum Pinkeln rausgetreten und hat eine Kugel in die Eingeweide verpasst bekommen, die ihn zurück in die Hütte wirft. Und Billy schiebt ihn mit dem Schießeisen wieder hinaus. Versuch, einen von ihnen abzuknallen, bevor du stirbst. Charlie wankt los auf Garrett zu, pinkelt sich in die Hosen, spuckt Blut, tot noch auf den Beinen, ohne die Kraft, sein Schießeisen hochzuheben. Also stellt Garrett sein Feuer ein. Charlie schleppt sich noch bis zu Garrett und sagt, ich wünsche, und bricht Garretts Knie umarmend zusammen. Und Garrett sagt leise, hallo Charlie. Tod ist ein Wort. Fairy Stone war früher ein altes Mittel gegen Sonnenbrand. Und man sagt, dass es heiß ist auf dem Planeten Venus. Wörter können auch als Schutzschild dienen. Wörter sind Schmerztöter. Genauso wie Drogen. Und hier ist ein Traum über Dr. Dent, der mich von meiner Drogenabhängigkeit mit einer Apomorphinbehandlung kurierte. Sunday, August 10th, 1975. Im Empress. Dr. Dent war im Nebenzimmer. Ich traf ihn im Flur und ging in das Zimmer, das er sich mit einem anderen Mann teilte. Der Mann sagte zu mir, ja, Dr. Dent ist pleite. Ich hatte mit ihr in ein Zimmer im Empress bezogen. Ich verpasste das Abendessen. Dr. Alexander, ein großer, dünner Mann in den 30ern, versucht, mich für eine Lesung in einer kleinen Stadt zu begeistern. Ein indianischer Führer ist da, auf einer Art Schlitten. Zwei kleine Männer treten ein und verführen eine Jongliernummer. Dr. Dent ist tot. Tot? Tot ist ein Wort. Tot. Tot? Tot ist ein Wort. Tot. Tot? Dr. Dent was in the next room with the Empress. I met him in the corridor and went into the room which he shared with another man. The man told me, Dr. Dent is broke! The Rowlato's purpose no one could explain was illegal because no one had secured the permits. A green Mazda 323 is westbound on the ground. I have moved into room with the Empress with Ian. I have missed dinner. Dr. Alexander, a tall, thin man in his 30s, trying to persuade me to do a reading in a small town. His Indian guide is there in a sort of sled. Two little men come in and do a juggling act. Letzten Sommer in Boulder sprach ich mit Shugyam Trungpa Rinpoche über mein Vorhaben, mich auf seinem Anwesen in Vermont zurückzuziehen. Ich fragte ihn, was er davon hielte, wenn ich eine Schreibmaschine mitnehme. Er wandte ein, dass das den Zweck eines in Klausurgehens verfehlen würde. Als nähme ein Zimmermann sein Werkzeug mit. Und ich begriff, dass wir sehr unterschiedliche Dinge im Sinn hatten. Dass er diesen Vergleich mit dem Zimmermann anstellte, macht deutlich, wo der Unterschied liegt. Der Unterschied ist, mit allem gebührenden Respekt für das Handwerk unseres Herrn Jesus Christus, dass ein Zimmermann überall zimmern kann. Derweil ein Schriftsteller im Moment der Eingebung schreiben muss. Ein einmal verloren gegangenes Bild kommt vielleicht niemals wieder. Monday, August 11th, 1975. First day of retreat. Review the process. Beckett lädt mich ein, ins Teich zu fischen. Kiki has arranged interview with Playboy. In station with Ray M. Warte am Bahnhof mit Ray M. auf Zug nach St. Louis. Little house in New Orleans. Kleines Haus in New Orleans. In wrong house on Wyoming Street. I live on Denver Street. Material witness to murder in Spain. Im falschen Haus in der Wyoming Street. Have they caught the murderers? Ich wohne in der Denver Street. A cop says. Diskothek. Yes, I haven't been home. You see, I used to run a discotheque. Erster Tag des Rückzugs. Überdenke die Reise. Ra ra ra boom dere. Ra ra ra boom dere. I hurry to my heaven. Dinner with Bill, Willie, and Brian at Italian place. Best steak in town at Lucky Nick Dickendorf's. Roman ruins in England. Rented shack on river from D. Campbell. Tandem toilet. Shall we camel? Shall we camel? Ah, toilet in hell. Fight with the club steward. Fight with the club steward. I know what your game is. I know what your game is. I know what your game is. I know what your game is. Damn bus. John Brady in New York with Pat. Blank and human look. Boys Town on Price Road. Bradbury Robinson. Deer crosses road. Anganado a la policia. Rashomon. It would be good to hear from you. This heath, this calm, this quiet scene. Why kill snakes? This is Independence Day in Morocco. Ian will be in Paris tomorrow. Part soiled rope. Milkweed, Minnesota. I wear my trousers rolled. Karma is a word. There goes Madrid. The trolley in Alexandria. DeLodge. Where are the keys? Dingy station, yellow lights. The hour that darkens and grows always later. Dieser verdammte Bus, John Brady mit Pat in New York, leerer, nicht menschlicher Blick. Boys Town in the Price Road. Bradbury Robinson, Rekommenzstraße, Ingenado alla Polizia, Rashomon. Es wäre gut von dir zu hören. Diese Heide, diese Stille, dieser stille Ort. Warum Schlangen töten? Dies ist der Unabhängigkeitstag in Marokko. Ehren wird morgen in Paris sein. Schmutziges Seilstück. Spalkenwurzgewächs Minnesota. Ich trage meine Hosen hochgekrempelt. Karma ist ein Wort. Nordfeld, Madrid, Trolleybus in Alexandria. DeLodge, where are the keys? Schäbiger Bahnhof, gelbe Lichter. Die Stunde, die dunkler und immer später wird. Tuesday, August 12th, 1975. Schriftsteller schreiben nicht. Sie lesen und transkribieren. Der Zugang zu den Büchern ist ihnen nur zu gewissen willkürlichen Zeiten gewährt. Aus diesen Gelegenheiten gilt es, das Äußerste zu machen. Überdies bin ich mehr am Schreiben interessiert als an irgendeiner Form von Erleuchtung. Ich benutze Meditationstechniken, um Material zum Schreiben zu erlangen. Irgendein abstraktes Nirvana interessiert mich nicht. Für mich sind gerade die Visionen und die Feuerwerke von Nutzen. Gerade das, von dem die Meister sagen, wir sollen ihm so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schenken. Telepathie, Reisen aus dem Körper heraus. Diese Manifestationen bedeuten, laut Trungpa, bloß Zerstreuungen. Genau, Zerstreuung, Spaß, wie Gleitfliegen oder Wellenreiten oder Sporttauchen. Warum also keinen Spaß haben? Ich bemerke hier ein unterschwelliges Dogma, dem ich keineswegs gewillt bin, mich zu unterwerfen. Meditation, Astralreisen und Telepathie. Das alles ist für den Romanschriftsteller Mittel zum Zweck. Jenem Schriftsteller, der das Schreiben nicht als das Wichtigste auf der Welt ansieht, der das Schreiben nicht als seine einzige Rettung betrachtet, ich traue ihm nicht recht beim Geschäft mit der Seele. Wie der Franzose sagt, pas sérieux. Wednesday, August 13, 1975. Mittwoch, 13. August 1975. Samuel Beckett schickte Brief, bat mich, in seinem Hinterhofteich zu fischen und ihn zu begleiten auf einer Tiefseetauchexpedition. Er würde Hilfe benötigen. Ein arabischer Bettler am Tisch in Paris. Ich bot ihm ein Zuckergussgebäck an. Er lehnte ab. Ich sagte, Boeing Absturz in schneebedeckten Bergen. Asche. Erstens fallen gelassener Rasierpinsel, der in Schreien neben Seemuscheln rollt. Zweitens im Begriff, einen Tausendfüßler mit Hammer zu töten. Neben Trumpas Schrein. Tausendfüßler verschwand. Der Sonne nach. 11.45 Uhr. Später sah ich Tausendfüßler hinter Gesteinsbrocken. Wednesday, August 14th, 75. Interessant an dieser Stelle das Wunder des Tausendfüßlers, der im Nichts verschwindet, als ich versuche, ihn mit einem Vorschlaghammer totzuschlagen. Das war ein schönes Wunder. Chapeau, Trungpa Rinpoche, weil dieser Tausendfüßler nur einen Zentimeter lang war und sie in diesem Klima nicht viel größer werden. Und das ist ein erträgliches Maß. Schieb mir nicht den Schlaf, wenn ich weiß, dass er das Zimmer mit mir teilt. Weshalb ihn also töten? Andererseits ist ein Tausendfüßler von 7 Zentimetern Länge eine Abscheulichkeit in meinen Augen. Kleine Spinne im Netz am Fenster, die geht in Ordnung. Ich höre aber ein Rascheln auf dem Regal über meinem Bett. Ich zünde die Kerze an und da ist eine Spinne über 3 Zentimeter im Durchmesser und eine braune Spinne daneben. Könnte eine Kreuzspinne sein. Wie auch immer, zu groß, um in meiner Nähe zu leben. Ich fühle mich besser, nachdem sie tot ist. Weiß ich doch, dass sie mir nicht übers Gesicht krabbeln kann, während ich schlafe. Words are made from breath. Words are made from breath. Words are made from breath. your breath. Your breath. Words need you. Words need you. You do not need words. You do not need words. Breath from made are words. Breath from made are words. Words are what is not. Words are what is not. Not is what are words. Not is what are words. Words are what is not. Words are what is not. Not is what are words. Not is what are words. Words not are what is. Words not are what is. What not words. What not words. Our is. Our is. Our is. What not is. What not is? What not is? All words? Our words. What words not our is? What words not our is? What? What? What? Not our words? Not our words. Is. Is. What is not our words? What is not our words? Our words is not what? Our words is. Not. What? What? What? Kontrolle braucht Zeit. Kontrolle braucht Lebewesen mit begrenzter Zeit, die Zeit empfinden. Ich war willens, auf die Schreibmaschine zu verzichten, aber ich würde sicher nicht auf Stift und Papier verzichten. Ein großer Prozentsatz meiner Charaktere und Schauplätze stammt aus Träumen. Und wenn du einen Traum nicht aufschreibst, vergisst du ihn in den meisten Fällen. Ich bewahrte deshalb während meines Rückzugs Stift und Papier neben dem Bett auf und zündete eine Kerze an und notierte meine Träume, sobald sie mir in den Sinn kamen. Wie der Zufall so spielt, erhielt ich auf diesem Weg eine neue Episode für das Buch, an dem ich gerade arbeite, und löste ein Strukturproblem mithilfe eines Traumes, den ich in diesem Tagebuch aufzeichnete. Freitag, 15. August 1975, Kontaktversuch mit Brian, 22 Uhr. Auf dem Bahnhof mit Ray M. und anderen, ich warte auf Zug nach St. Louis. Triff mich in St. Louis, Louis, triff mich auf dem Markt. Ray hat ein ganzes Zimmer voll mit Überseekoffern und Paketen. Später versuche herauszubekommen, wann Zug nach St. Louis losfährt. Keine Information, ich will das herausfinden, so oder so. Absperrung, Gleis 28 aus den Augenwinkeln. Ich hatte meinen Fahrschein. Ich hatte meinen Fahrschein. Alte Dampfloks, schäbiger Bahnhof, gelbe Lichter, Fahrschein. Aber wann fährt der nächste Zug nach St. Louis? Ein Drink allein hat nicht viel Sinn. Contact Brian, 10 p.m. In RR Station with Ray M. and others. I was waiting for train to St. Louis. Meet me in St. Louis, Louis. Meet me at the fair. Ray had a whole room full of trunks and parcels. Later trying to find out when the St. Louis train leaves. No information. I was going to find out one way or another. Proud barrier. Plan 28 at quick glance. I had my ticket. Old steam trains. Dingy station, yellow lights, tickets. When is the next train for St. Louis? Not much point in one drink. D-Lodge, where are the keys? Haus im Traum, halb drinnen und halb draußen. Tür zur Einfahrt, Stühle. Yes. Haustür führt auf Bahnsteig. Bett auf Veranda führt auf Hinterhof. Heute 16. August. August 16th. Songs in head today. Love thy neighbor. Ra, ra, ra, umdre. For a nickel or a dime. Habe verdorbenen Pfirsich für den Waschbären hingelegt. Letzte Nacht verschmähte er eine Aubergine. Ich kann sie mich verübeln. I don't blame him. Wort ist eine andere Stimme. Word is another voice. Put your little foot right in. Setze deinen kleinen Fuß ruhig rein. When evening is nigh, I hurry to my blue heaven. Wenn der Abend naht, eile ich meinem blauen Himmel entgegen. Ich probierte auch einige Reisen aus dem Körper heraus, um bestimmte Leute zu besuchen. Mit Resultaten, die, wenn sie auch nicht abschließend waren, das sind sie selten. So zumindest doch interessant und ergiebig. Kurz gesagt, ich glaube, dass ich durch das Schreiben weiterkomme als durch irgendein Meditationssystem. Und sofern es um irgendein System geht, ziehe ich das unbegrenzte, gefährliche und unvorhersehbare Universum von Castañedas Don Juan, dem begrenzten und vorhersehbaren Karma-Universum der Buddhisten, vor. Tatsächlich ist Existenz die Ursache allen Leidens. Und Leiden kann einen guten Stoff abgeben. Don Juan sagt, er sei ein makelloser Krieger und kein Meister. Jeder, der nach einem Meister sucht, sollte woanders suchen. Ich suche nicht nach einem Meister. Ich suche die Bücher. In Träumen finde ich zuweilen die Bücher, in denen es geschrieben steht. Und ich kann einige der Satzfetzen mitbringen, die vor mir ablaufen wie eine Schriftrolle. Dann schreibe ich so schnell ich tippen kann, weil ich lese, nicht schreibe. August 17th, 1975. Contact Billy Jr. A mild gray day. Era 023. Murder in Spain. The police saw a banner headline. Franco tot. Kontaktversuch mit Bill Jr. Ein milder grauer Tag. Terror 23. Mord in Spanien. Die Polizei. Sah Schlagzeile. Franco dead. In Spanien mit einigen Touristen im Auto. Ein Räuber hat einen Touristen getötet. Durchschnittene Kehle. Polizei ist eingetroffen. Unsanft werden wir zur Madrider Polizeistation gebracht. Ich sage, wait a minute, we're the victims, not the criminals. Sie sagen, están testigos, esperan aquí. Ich blicke mich auf dem Polizeirevier um. Zwei Agentes diskutieren die Möglichkeit, ein Viertel für Subversive zu Vigilar. Ich sehe, dass sie es der Gestapo gleichtun wollen. Allerdings eine schlampige Gestapo. Ein Agente hat eine Art inneren Wecker und springt alle 30 Sekunden auf, um einen Verdächtigen zu schlagen. Schließlich werde ich aufgerufen, meine Aussage zu machen. Sie sind inzwischen höflicher, begreifen, dass wir bedeutende Persönlichkeiten sind. Ein Leutnant vom Erkennungsdienst empfängt mich zuvorkommend, schüttelt meine Hand. Lieutenant Rodriguez de Coquera. Er tippt Aussage und macht Foto, informiert mich, dass mir Gepäck und Ausweis zurückerstattet werden und dass ich nach einem Besuch der amerikanischen Botschaft und einer Privataudienz der Marquise de Ventura wieder auf freiem Fuß sein werde. Durch Heirat ist diese Frau entfernt verwandt mit mir. Ich habe sie noch nie gesehen und keinen Grund, sie zu besuchen oder anzunehmen, sie würde einen Besuch von mir begrüßen. Wie auch immer. Two agentes discuss the way to Vigilar, a district for subversives. I see that they have modeled themselves on the Gestapo. Wie auch immer. A sloppy Gestapo, in fact. Er gibt mir zu verstehen, dass dieser Besuch Bedingung ist für meine Freilassung. Franco dead. Franco tot. Jemand hat im Holzschuppen auf ein Stück Pappe notiert, wie kann ich mir selbst gefallen, wenn ich kein Selbst besitze, dem ich gefallen könnte. Verzeihung, Mann. Ich glaube, du führst dich selbst an der Nase herum. Solange du mit dir selber redest, besitzt du ein Selbst. Das Selbst ist wie ein zuhälterischer, erpresserischer Chauffeur, der dich auf Wortzeilen hin und her fährt. Maya bin ich? So leicht wirst du mich nicht los. Mittwoch, 4. Juni 1975. Als ich die Polizeistation verließ, behandelten mich die Ermittler, die zuvor schroff und misstrauisch gewesen waren, mit ausgesuchter Höflichkeit. Einer, ein dicklicher blonder Mann mit Pickeln und kalten grauen Augen, schüttelte mir die Hand. Ich fragte, ob die Mörder gefasst seien. Oh ja, sagte ein dünner Zivilpolizist in einem grauen Anzug, seine Schultern schmaler als die Hüften. Ich habe ihn zu Hause, wissen Sie. Früher betrieb ich eine Diskothek. Ein uniformierter Polizist trug mein Gepäck und rief ein Taxi. Ich checkte im Hotel Anglais ein und nahm mein Taxi zur Adresse auf der Karte. Die Marquisa, eine Blonde in mittleren Jahren und schwerem Make-up, empfing mich mit offenen Armen. Ah, der amerikanische Cousin. Ich trank einen Tee. Sie schaute mich über den Rand ihrer Tasse an. Und nun möchte ich Sie um einen Gefallen bitten. Ein Brief, der in London übergeben werden muss. Persönlich. Mir gefiel das nicht. Der Diener verkündete: Graf und Gräfin de Grazia. Oh, was für eine Plage. Diese jugoslawischen Royalisten. Warum betreiben die nicht einfach eine Schweinefarm wie ihr König? Der Graf war ein kleiner Mann mit einem gewichsten Schnurrbart, unterwürfig, höflich. Die Gräfin hatte vorstehende Zähne und sah degeneriert aus. Als ich erzählte, dass ich Ärger mit der Polizei gehabt hatte, wirkte der Graf niedergeschmettert, während die Gräfin durch die Zähne pfiff wie ein aufgeregtes Backenhörnchen. Die Marquise sagte: Ah, Sie müssen aber gehen. Ihr Flugzeug fliegt in einer Stunde. Aber ich habe keine Reservierung. Die Reservierung wurde vorgenommen. Aber mein Gepäck? Draußen, im Wagen. Sie umarmte mich und schob einen Brief in meine innere Manteltasche. Wagen, junger Offizier, Fahrer, durch Zoll nach London. Christopher Brentwood, Six Princes Place. Der Diskothek-Brief. Permissions on discotheque delayed as usual. I agree that this could be a profitable investment with proper management and selective clientele. It is to be kept in mind that we suffer from a time lag here, so selection of records must reflect the moods of 3 to 5 years ago. Regret that I cannot intervene directly, owing to my position, but I have not been remiss behind the scene. Bin ich von vorn dann von hinten her. Sincerely recorded, Rodriguez de Coquera. Moon Highway. Suggest the Blue Ribbon is name for discotheque. Moon Highway. Moon Highway. Wenn ich von vorn dann von hinten her. Ich las den Brief und gab ihn zurück. Brentwood, ich bin kein politischer Agent. Sind wir auch nicht. Das heißt, nicht ganz. Nicht ganz? Sie sind Polizeibeamte, ehemalige Nazis bei Interpol, reiche amerikanische Marquises. Ohne Zweifel beabsichtigt der Leutnant, sich alle Akten in seiner Abteilung zu beschaffen, einschließlich der begehrten Akten von Major Linares, Kopf der Geheimpolizei. Während meines Rückzugs notierte ich Träume und die Ausarbeitung von Träumen die im Wachzustand von selbst einsetzt. Ich bediene mich in diesem Zusammenhang folgender Übung. Man unternimmt einen Spaziergang und schreibt danach auf, was man dachte, als ein Reh den Weg kreuzte oder als man sich auf einen Stein setzte und eine Zecke tötete. Einer meiner ersten Handlungen in meiner Einsiedelei war, aus einem alten Wischmopp eine Fliegenklatsche zu improvisieren. Denn ich behaupte, dass dieses Besessensein vom Nicht-Töten Blödsinn ist. Wo zieht man die Grenze? Moskitos? Zecken? Läuse? Giftige Insekten? Ich schlage lieber eine Kreuzspinne tot, als mich von ihr beißen zu lassen. Und auch mit Fliegen will ich keine friedliche Koexistenz. Das Tagebuch besteht aus Traumfetzen und Dichtung und Assoziationen, die ineinander geschnitten sind. Monday, August 18th, 1975. Ich kann hier nicht jede Assoziation mit einbeziehen, nur einige Beispiele. Tuesday, August 19th, 1975. Bradbury Robinson. Deer Crosses Road. Angenado alla Polizia. Rashomon. Ich dachte an Bradbury Robinson, einen englischen Freund, dem es das mystische Christentum gerade angetan hatte, als ein Reh die Straße kreuzte. Spanische Untertitel auf dem Film Rashomon. Fries water. Fire extinguisher under Coleman stove behind trash bucket. If stove catches fire, dangerous access. Moved by wood stove. Und ein durchgeknallter Buddhist hat den Feuerlöscher unter den Kohlenofen gelegt. Ich kann brennende Flüssigkeit sehen, wie sie sich in ein Flammenmeer ergießt, während jemand versucht, an den Feuerlöscher heranzukommen. Feuerlöscher an einen besseren Ort legen. Feuerlöscher an einen besseren Ort legen. Feuerlöscher an einen besseren Ort legen. Feuerlöscher an einen besseren Ort legen. Chaos in gunfights. Confused alarms of struggle and flight. Shot cop. Where ignorant armies clash by night. Kiki had arranged an interview with Playboy. I arrive on horseback. Army saddle. Playboy of the Western world. Guitar is I love you. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass Wörter, der innere Dialog, die Essenz des Selbst darstellen. Trungpa stimmt den unter Vorbehalt zu, misst Wörtern aber nicht die gleiche grundlegende Bedeutung bei wie ich. Auf der anderen Seite sagt Don Juan, dass das Aussetzen des inneren Dialogs der entscheidende Schritt heraus aus einer vorgefassten Idee des Selbst sei. Der Ring der Kraft, Seite 21, unsere Vorstellung, unsere Ansicht von der Welt zu ändern, das ist der springende Punkt bei der Zauberei. Und das Anhalten des inneren Dialogs ist die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen. Die Übung, die er empfiehlt, um den inneren Dialog anzuhalten, besteht darin, leicht schielend spazieren zu gehen, sodass man einen 180-Grad-Bereich einsieht und den Blick nicht scharf zu stellen. Dies überflutet den inneren Dialog. Unglücklicherweise hatte ich Der Ring der Kraft zur Zeit meines Rückzugs noch nicht gelesen und hatte noch keine Möglichkeit, diese Übung durchzuführen. In einer Stadt ist das auch unmöglich, bei dem Dauerbeschuss von Wort und Bild. Thursday, August 21st, 1975. Friday, August 22nd, 1975. Saturday, August 23rd, 1975. Die Stunde, die dunkler und immer später wird und die Welt der Dunkelheit überlässt. Und mir. Alien-Invasion in New York City. Verlasse Apartment. Werde versuchen, nach Mexiko oder Südamerika zu gehen. Vor einigen Jahren stellte ich eine Frage an Control, einen geheimnisvollen Computer in London, der behauptet, er komme von der Venus und werde jede Frage beantworten. Frage: Hätte die Auslöschung des Wortes unmittelbare Objektivierung zur Folge? Antwort: Ja. Frage: Wie kann das erreicht werden? Antwort: Zuerst automatisches Üben. Ich fasste das so auf, dass die Wörter sich selber auslöschen, wenn sie erst einmal selber sprechen. The Evening News, August 1975. Porzellanblauer Halbmond am späten Nachmittagshimmel. Notiz für G. Ferguson am Schwalbenwurzgewächs befestigt. La Cuerda. Mit einem Schlammklumpen vom Traktor. 8.2.7.6 auf Toilettenpapier. Setzen Bradbury, das Reh. Linke Hand Pfad um eine Schlammpfütze. Spazierte zur Mauer. Sie weilte zwischen neuen Wegen, aber ach, der Unterschied zu mir. Widersetzen. Kontrolle braucht Zeit, Kontrolle braucht Lebewesen mit begrenzter Zeit, die Zeit empfinden. Und wenige konnten wissen, wann Lucy aufhörte zu sein. Schön wie ein Stern, der alleine am Himmel strahlt. Ein Pfeilchen, verdeckt durch einen moosbewachsenen Stein, zur Hälfte nur zu sehen. Links herum sitzen. Sonne entschwindet. LSD-Geschichte. Morgen. Tag ist weg, weg die Sonne, vom See, vom Berg, vom Himmel. Alles ist gut, tapferer Soldat, Gott ist nahe. Zurück über Kiefernadeln, er lässt seinen Stock auf Kopfsteinpflasterstraßen tanzen. Der Himmel weitet sich gegen seinen Rücken aus. China blue half moon in the late afternoon sky. Note for G. Ferguson attached to milkweed. La Cuerda with a gob of mud from tractor. 8.2.7.6 on toilet paper. Sit. Bradbury. The deer. Left hand path around mud puddle. Walk to wall. She dwelt among the untrodden ways, but oh, the difference to me. Back to sit. Control needs time. Control needs beings with limited time who experience time. And few could know when Lucy ceased to be. Fair as a star when only one is shining in the sky. A violet, hidden by a mossy stone. Half hidden from the eye. Turn left, sit. Sun going. LSD story. More. Day's done. Gone the sun. From the lake, from the hill, from the sky. All is well, soldier brave. God is nigh. Back over pine needles. Twirling his club down cobblestone streets, the sky goes out against his back. Als Schriftsteller beschäftige ich mich mit Wörtern. Je mehr Charaktere und Schauplätze sich von selbst entwickeln, umso wertvoller sind sie für künstlerische Vorhaben. Wenn ich lesen und nicht schreiben würde, Ich wäre im wahrsten Sinne des Wortes aus meinem Körper herausgetreten und inmitten meiner Schauplätze und Charaktere, wie jener Maler, der sich dreimal verneigte und in seinem Bild verschwand. Eine grundlegende Veränderung im Bewusstsein ist notwendig. Flickwerk wird da nicht helfen. Niemand, der in seinem Körper hockt, ist ohne Ego. Was ist die Natur dieses drastischen Schritts ins Unbekannte? Wie Korsipski sagte, ich weiß es nicht, sehen wir es uns an. Dies ist das Raumzeitalter. Der Weltraum ist eine gefährliche und nicht kartografierte Zone. Es ist notwendig zu reisen. Es ist nicht notwendig zu leben. The Retreat Diaries. Tagebuch eines Rückzugs. Hörspiel nach einem Text von William S. Burroughs. Aus den amerikanischen von Kai Green. Die Rollen und ihre Darsteller. William S. Burroughs, Hans-Peter Hallwachs. Sein alter Ego, Harvey Friedman und Tom Strauss. Musik: Kai-Uwe Kohlschmidt und Alva Noto. Ton- und Regieassistenz: Zapp. Mischung im Lo-Fi-Studio. Hörspielbearbeitung und Regie: Kai Green. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2003. What?